Die beiden Knaben aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die beiden Knaben. Ein jüngerer und ein älterer Bube, die der noch frühe Lenz aus der betrübten Stube vom Buche zu dem Garten rief, vielleicht, weil gleich ihr Informator schlief, gerieten beid an eine Grube, in der der Schnee noch nicht zerlief. »Ach, Bruder«, sprach der kleine Bube, »was meinst du, ist das Loch wohl tief? Ich hätte Lust.« »Was, Lust, hineinzuspringen? Du musst doch ausgelassen sein. Versuch es nicht und spring hinein. Du könntest dich ums Leben bringen. Wir können uns ja sonst noch wohl erfreuen, als dass wir uns und unseren Kleidern schaden und kindisch Schnee und Eis durchwaden. Und kommst du drauf zum Vater nass hinein, so hast du es da erst auszubaden.« Doch keine Redekunst nahm unseren Knaben ein. Wer wird im Schnee denn gleich ersaufen? Und kurz und gut, er sprang hinein und ließ sich's wohl in seiner Grube sein. Doch kaum war er vor Kälte fortgelaufen, so sprang der Philosoph so gut wie er hinein. Dies ist die Kunst der strengen Moralisten, bekannt mit dem System und von Grundsätzen voll. Beweisen sie das, was man lassen soll. So froh, als ob sie nichts von den Begierden wüssten, sie sind von besserem Ton als wir. Sie bändigen ihr Herz durch die Gewalt der Schlüsse. Uns Armen ist die Torheit süße, doch ihnen ekelt nur dafür. Wir lassen sie, wenn wir sie unternehmen, aus gutem Herzen andern sehen und denken nicht daran, dass wir uns so vergehen. Sie aber, die gelehrt sich aller Torheit schämen, begehen die Tat, die sie uns übel nehmen, aus Tugend eher nicht, als bis wir es nicht sehen. Ende von Die beiden Knaben, aufgenommen von Daniel Grams.